Herzlich willkommen zum Audiomitschnitt des Vortrags Antisemitismus im US-Hip-Hop von Frederik Fuß. Der Vortrag wird im Rahmen einer Veranstaltungsreihe von Tacheles Netzwerk gegen Antisemitismus Siegen 2021 gehalten. Ziel dieser Reihe ist, im Rahmen von Bildungsveranstaltungen über verschiedene Erscheinungsformen von modernem Antisemitismus aufzuklären. Als Netzwerk gegen Antisemitismus sprechen wir Klartext und setzen uns gegen jede Form des Antisemitismus ein. Egal ob lokal oder international, offen oder verdeckt, israelbezogen oder nicht. Der Redner Frederik Fuß ist Sozialarbeiter, lebt in Hamburg und gibt die Zweifel, dissensorientierte Zeitschrift mit heraus. Außerdem hat er verschiedene Bücher zu Themen wie jugoslawischem Marxismus oder Anarchafeminismus publiziert. Bei uns referiert er zum Thema Antisemitismus im US-Hip-Hop. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank an Tacheles aus Siegen für die Einladung, diesen Vortrag zu halten zu Antisemitismus im US-Hip-Hop. Auch wenn es nicht wie geplant stattfinden konnte, hoffe ich, dass das jetzt ein adäquater Ersatz sein wird. Das Ziel vom Vortrag ist es aufzuzeigen, dass es in der inzwischen über 50-jährigen Geschichte von Hip-Hop in den USA, also der Musik und der Kultur, schon seit Anbeginn eigentlich eine Verbindung zu islamistischen Sekten und anderen ideologisch eher problematischen Gruppierungen gibt. Und der Einfluss dessen auf Hip-Hop auch heute noch prägend ist und Antisemitismus und Verschwörungstheorien damit zu einem wiederkehrenden und vor allem akzeptierten Motiv innerhalb der Hip-Hop-Community in den USA geworden ist. Und hierfür wird der Vortrag in drei Bereiche gegliedert. Der erste ist die ideologischen Akteure und deren Einfluss auf die Hip-Hop-Kultur, den sie sowohl damals als auch heute hatten und haben. Und dabei werden wir insbesondere die Nation of Islam, die 5% Nation und die Black Nationalism-Bewegung, um zum Beispiel Marcus Garvey und die UNIR betrachten. Der zweite Teil dreht sich dann um die Geschichte des Hip-Hop und da wird dann in aller Kürze die Entwicklung des Hip-Hops betrachtet und wir werden sehen, wie die vorher skizzierten Einflüsse dabei zum Tragen kommen. Und der dritte und letzte Teil dreht sich um den, in Anführungszeichen, schwarzen Antisemitismus. Da suchen wir dann Erklärungen für den Antisemitismus im Hip-Hop, die dann über die offensichtliche Verbindung von diesen Sekten mit der Szene hinausgehen. Weil auch der Antisemitismus in den Black-Muslim-Sekten der USA und dem schwarzen Nationalismus bedürfen eigentlich einer eigenständigen Erklärung, die wir dann hoffentlich, beziehungsweise ich dann hoffentlich, liefern kann. Okay, dann steigen wir einfach ein in den ersten Teil, also die ideologischen Akteure und deren Einfluss auf die Hip-Hop-Kultur. Und beginnen mit dem Black Nationalism. Und besonders prägend für diesen und auch damit für den Hip-Hop war Marcus Garvey, der 1914 die Universal Negro Improvement Association, also kurz die UNIA, gründete. Und sowohl Garvey als auch die UNIA werden regelmäßig in Hip-Hop-Texten besungen. So hat zum Beispiel das Rap-Duo Black Star, bestehend aus Mos Def, also der heute Yasin Bey sich nennt, und Talib Kweli, den Namen Black Star direkt an das Schifffahrtsunternehmen Black Starline, welches Schwarze zurück nach Afrika bringen sollte, angelehnt. Also Black Starline, ein Schifffahrtsunternehmen der UNIA. Okay, und die UNIA wurde zur weltweit größten schwarzen Organisation überhaupt. Und das politische Programm, was Marcus Garvey mit der UNIA verfolgt hat, war auch ziemlich eindeutig. Es zielte auf die Separierung von schwarzen und weißen Menschen. Der Slogan Back to Africa wurde von ihm sehr eindeutig geprägt und er formte auch die Idee, dass alle Schwarzen unabhängig von Religion, Sprache oder Klasse Teil von einer großen Nation seien und deren angestammter Platz wäre dann der afrikanische Kontinent und ein freies und gutes Leben für Schwarze könnte es auch nur da geben. Und es wurden zahlreiche Unternehmen gegründet, Geld für Umsiedlungen beziehungsweise Rückführungen nach Afrika dann zu erwirtschaften, aber auch um eine von Weißen unabhängige Ökonomie aufzubauen. Und dabei hat er jede Kooperation mit Weißen abgelehnt, weil die Befreiung der schwarzen Menschen könnte und müsste ihr eigenes Werk sein. Und schwarz war dann in Garveys Ansinnen nur, wer mehr als ein Sechzehntel schwarzen Blutes hatte. Es wurde also zumindest in der Theorie dann penibel vermessen, wer ein Schwarzer, wer ein Mischling und wer ein Weißer war. Und entsprechend sprach sich Garvey dann auch gegen sogenanntes Race Mixing oder gegen Mixed Marriages aus. Also die Hochzeiten von schwarzen und nicht schwarzen Menschen. Und es wundert dann eigentlich auch kaum noch, dass bei aller Ablehnung von Kooperation mit Weißen es dann trotzdem immer wieder zu punktuellen Annäherungen mit dem Ku Klux Klan kam, weil man hätte ja mehr oder weniger auch irgendwie gemeinsame Ziele. Und im Übrigen hat sich auch die Nation of Islam, zu der wir dann gleich kommen, bereits mit weißen Rassisten eingelassen. Es kam dann zu verschiedenen Zusammenkünften zwischen der Nation of Islam und Vertretern der American Nazi Party, die ja, weil beide Organisationen die jüdische Vormachtstellung ablehnen würden. Genau. Aber anschließend, um das noch zu sagen, gerade seine prägende Vorstellung der schwarzen Nationen sind es, die sich auch auf die Black Muslim Gruppierungen und auf alle weiteren Teile des Black Nationalism ausgewirkt haben und dazu beitragen, soziale Konflikte im Weltbild von diesen Gruppen permanent zu rassifizieren und dann die Rassenfrage, ja, in Anführungszeichen, zu seiner Art Hauptwiderspruch erhoben wird. Okay, dann kommen wir jetzt zur Nation of Islam, also kurz NOI, und Louis Farrakhan, der diese bis heute vorsteht. 1930 wurde die Nation of Islam als Abspaltung von der Sekte Moorish Science Temple gegründet. Und 1933 übernahm dann Elijah Muhammad die Führung und wandelte die Gruppe in eine zentralistische Organisation und hat dabei auch den bis heute noch bestehenden ideologischen Kurs entwickelt. Der 1933 geborene Calypso-Sänger Louis Eugene Walcott stieß dann Anfang der 1950er Jahre zur NOI und nannte sich daraufhin dann Louis X und anschließend Louis Farrakhan. Er wurde von Malcolm X, der vermutlich den meisten ein Begriff ist, zum Prediger für die Nation of Islam ausgebildet. Nach dem Bruch von Malcolm X und der NOI hat Farrakhan Malcolm X dann auch mit dem Tode gedroht, was ihn dann auch lange den Verdacht einbrachte, die Ermordung von Malcolm X veranlasst zu haben. Und nachdem dann auch Elijah Muhammad 1975 verstarb, übernahm Farrakhan 1978 nach einigen Machtkämpfen endgültig die Führung der NOI und setzte den radikalen antisemitischen und rassistischen Kurs der NOI auch fort. Und dem Autor Jan Kage zufolge vertritt die NOI eine sehr eigenwillige Koraninterpretation, die ganz klar als soziales Produkt der USA erkennbar sei. Der NOI nach sind die Weißen auch erst vor 6000 Jahren von einem wahnsinnigen Wissenschaftler namens Jakob erschaffen worden und er hätte in ihnen alle schlechten Charaktereigenschaften vereint. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe es auf der Erde nur schwarze Menschen gegeben, die alle dem seit 66 Millionen Jahren bestehenden Stamm Shabbats angehört hätten. Und als dann aber die Weißen auf der Erde waren, haben sie dann begonnen, mit List, Lüge und Gewalt ein Herrschaftssystem über die schwarzen Menschen zu errichten. Und in der Erzählung sind die Weißen das Produkt des Teufels, beziehungsweise jeder Weiße ist denn auch der Teufel in Person. Und weil es kein Zusammenleben mit dem Teufel geben kann, ist dann auch die einzige Lösung die Separierung der Schwarzen und Weißen. Und die NOI strebte auch lange einen eigenen Staat auf dem Gebiet der USA an. In den 80er Jahren, also in den 90er-80er Jahren, ging sie aber dazu über, lediglich getrennte Institutionen für Schwarze und Weiße schaffen zu wollen, weil eine Umfrage ergeben hat, dass 90% der schwarzen US-Bürger gar keine Trennung des Gesamtstaates wünschen. Zudem wird eine ökonomische Eigenständigkeit angestrebt, also es sollen rein schwarze Wirtschaftskreisläufe entstehen. Und dafür hat die NOI dann auch eine ganze Reihe an Unternehmen aufgebaut und Kapital angehäuft, um dieses Ziel zu erreichen. Also ganz ähnlich wie die UNIA ja auch. Dabei waren Farrakhans Kontakte zu Libyen auch sehr hilfreich, wo er zinsfreie Millionenkredite erhalten hat. Und Farrakhan und die NOI fallen insbesondere auch durch ihren Antisemitismus auf. Farrakhan hat zum Beispiel öffentlich zu Protokoll gegeben, dass er Hitler bewundern würde. Und die NOI macht die Juden auch immer wieder für die Sklaverei verantwortlich. Und wie ganz selbstverständlich werden dann an Infoständen die Protokolle der Weisen von Zion auch vertrieben. Und darüber hinaus äußert sich Farrakhan auch schon quasi selbstverständlich antizionistisch und beklagt unter anderem, dass die USA mehr Geld für Israel ausgeben würden als an Entwicklungshilfe für den gesamten afrikanischen Kontinent, was übrigens auch ein wiederkehrendes Motiv in verschiedenen Rap-Songs ist. Und Farrakhan bezeichnet auch Obama wegen seiner Libyen-Politik als einen jüdischen Präsidenten und unterstellt Juden, sie wären für die Terroranschläge vom 11. September 2001 verantwortlich. Und der Einfluss, den die NOI auf Hip-Hop nimmt, drückt sich sehr vielfältig aus, beziehungsweise er wird ganz unterschiedlich auch zur Schau gestellt. Da sind dann zum Beispiel Rapper, deren Lieder die Propaganda der NUI 1:1 wiedergeben. Und bei anderen werden dann Reden von Louis Farrakhan so mit leichten Beats unterlegt und als eigene Tracks auf die Alben gepackt. Und im Grunde jeder mehr oder weniger bedeutsame Rapper hat Farrakhan schon einmal in einer Dankesliste, die dann einem Album beigefügt wird, erwähnt. So viel erstmal zur Nation of Islam. Die zweite für den Hip-Hop relevante islamistische Sekte ist die 5% Nation. Und der Musikjournalist Günther Jakob bezeichnete die 5% Nation mal als eine rassistisch-elitäre Abspaltung der Nation of Islam. Das trifft im Kern auch zu, aber die 5% Nation muss trotzdem ein bisschen genauer betrachtet werden. Sie wurde im Jahr 1963 von Clarence 13X in Harlem gegründet. Und von der NOI übernahm sie unter anderem die Geschichte des Jakob, also von dem verrückten Wissenschaftler, wo sich dann auch die Erzählung vom weißen Teufel ergibt und damit auch wieder die Rassifizierung aller sozialer Probleme. Und neu ist dabei, dass davon ausgegangen wird, dass alle schwarzen Männer selbst auch Götter sind. Also Allah habe die Menschen bzw. die Männer nach seinem Ebenbild geschaffen und damit werden sie selber auch zu Göttern. Und die Frauen verkörpern in deren Ansicht die Erde und werden entsprechend mit allem Naturhaften und mit allem, was zu Reproduktion gehört bzw. damit konnotiert ist, dann verbunden. Und daraus ergibt sich dann auch der alternativ gebrauchte Name Nation of Gods and Earth. Und untermauert wird das Ganze dann auch noch mit der Behauptung, Allah wäre ein Akronym für Arm, Leg, Leg, Arm, Head, also am Ende den menschlichen Körper. Und die 5% im Namen, die beziehen sich dann auf das weitere verschwörungstheoretische Weltbild. Danach sind 85% der Menschen verblendet und können die Wahrheit nicht erkennen, 10% erkennen dann weite Teile der Wahrheit, nutzen dieses Wissen dann aber, um die Massen zu unterdrücken und sie auszubeuten. Und die letzten 5% sind dann die Erleuchteten, die ihren gottgleichen Status und ihr Wissen nutzen oder nutzen sollen, um die 85% mittels Bildung zu befreien. Und Teil dieses Wissens sind dann das eigens entwickelte Supreme Alphabet und die Supreme Mathematics, in der dann jeder Buchstabe und jede Zahl einer eigenen Bedeutung zugeschrieben wird. Und im Hip-Hop von 5%ern ergeben sich dann die Sinnhaftigkeit von Texten auch oft nur für Eingeweihte vom Supreme Alphabet und den Supreme Mathematics. Wobei Eingeweihte hier auch wirklich sehr relativ ist, weil sich alles darüber im Grunde genommen im Internet findet. Und die 5% Nation hat sich tatsächlich auch öffentlich lange sehr zurückgehalten und gelangte erst durch den Hip-Hop zu einer größeren Bekanntheit. In den 80er Jahren haben sich Rapper trotz sehr eindeutiger Texte, wie zum Beispiel bei Rakim, noch nicht öffentlich zur 5% Nation bekannt. Und das änderte sich dann im Laufe der 90er Jahre. Und nicht zuletzt durch den Wu-Tang Clan hat die 5% Nation eine sehr hohe Bekanntheit erlangt. Allein schon der Name des quasi Kopfes vom Clan RZA bedeutet nicht nur Razor, sondern im Supreme Alphabet auch Ruler Zig Zag Zig Allah. Und etwas relativieren muss man die Feststellung von Günther Jakob, die ich eben erwähnt hatte, weil man die Lehre von den Göttern und Erden inzwischen immer weniger rassisch begreift, sondern vielmehr ethisch. Ein Gott ist dann, wer richtig handelt und Gutes tut, und ein Teufel, wer Schlechtes tut. Und alles ganz unabhängig von der Hautfarbe. Zumindest stellen das RZA und auch andere bekannte und weniger bekannte 5%er so dar. Und inzwischen werden teilweise vereinzelt immer auch wieder Weiße in die Organisation aufgenommen. Bemerkenswert ist hier auch noch, dass der Wu-Tang Clan eine der wenigen Rap-Gruppen bzw. deren Mitglieder einige der wenigen Rapper sind, die sich in ihren Liedern offen gegen Antisemitismus aussprechen, obwohl sie Mitglieder in einer islamistischen Sekte sind, die ein wirklich sehr offenkundig verschwörungstheoretisches Weltbild propagiert und nicht zuletzt auch unentwegt gegen Homosexuelle hetzt. Okay, damit beenden wir diesen ersten Teil vom Vortrag auch schon und kommen nun zu einer Art Schnelldurchlauf der Geschichte des Hip-Hops in den USA. Und wenn man die experimentellen DJs der ausgehenden 60er Jahre einmal ausnimmt, lässt sich das Entstehungsdatum der Hip-Hop-Kultur auf das Jahr 1973 datieren, als Cool DJ Herc in der New Yorker Bronx bei der Geburtstagsparty seiner Schwester auflegte und mit seinem neuartigen und ganz eigenen Stil Platten zu mischen den Grundstein für die weitere Entwicklung gelegt hat. Und darauf folgten dann die sogenannten Blockpartys in den schwarzen Vierteln von New York. Bei denen legte er im weiteren Verlauf dann mit Coke LaRock, quasi dem ersten MC, auf und aus ihnen entwickelte sich eine neue Clubkultur, in der sich dann weitere DJs etablieren konnten. Zum Beispiel Africa Bambaataa oder Grandmaster Flash. Und wenn Cool DJ Herc dann von den ersten Partys so retrospektiv erzählt, merkt er immer wieder an, dass die Straßengangs, die zu dieser Zeit die Partys terrorisiert haben, seine in Ruhe gelassen hätten. Und er führt das darauf zurück, dass sie die Musik einfach so gerne gemocht hätten. Und eine etwas andere Geschichte wird dann von Anhängern der 5% Nation erzählt. Denen zufolge waren sie es nämlich, beziehungsweise dann deren damaligen Glaubensbrüder, die die Sicherheit auf den Partys von Cool DJ Herc garantiert hätten, also eine Art Schutz gestellt hätten. Und die Variante von der Geschichte ist auch nicht ganz abwegig, wenn man einmal bemerkt, dass Cool DJ Herc selber auch Mitglied der 5% Nation ist. Naja, aber die ersten kommerziellen Erfolge von Hip-Hop, wie zum Beispiel die Sugar Hill Gang, waren auch noch gänzlich frei von politischen Parolen und die gesamte Szene war insgesamt eher partyorientiert. Die ersten politischen Texte waren auch noch frei von einem islamistischen Einfluss und haben eher das Leben im Ghetto reflektiert. Also wie zum Beispiel The Message von Grandmaster Flash. Mit der Politisierung des Raps, die sich dann vor allem ab 1984 um die Präsidentschaftskandidatur des Afroamerikaners Jesse Jackson vollzog, wuchs dann aber auch das Interesse von Rappern an den Inhalten von Black Muslim-Gruppen und dem Black Nationalism. Aber bereits auch vor dieser Phase der Politisierung, also ab 1984, waren neben Cool DJ Herc auch noch andere wichtige Akteure in ähnlichen Gruppierungen bzw. hatten Verbindungen zu diesen. Zum Beispiel African Bambaataa, der also dem die Zusammenführung der verschiedenen Elemente der Hip-Hop-Kultur zugeschrieben wird. Der wurde Mitglied in der Nation of Islam und war dann später Gründervater von der 1973 ins Leben gerufenen Zulu Nation. Mit der hat er zwar ein pazifistisches und eher auf Weltfrieden ausgerichtetes politisches Programm verfolgt, was gerade in Bezug auf vermeintliche Differenzen zwischen Rassen der NOI eigentlich deutlich entgegensteht. Aber die inhaltlichen Unterschiede hat er dann immer über Appelle an die Brüderlichkeit verdeckt, womit er letztlich die NOI in ihrem islamistischen Programm gestärkt hat, weil er sie weder kritisieren konnte, noch seine eigene Mitgliedschaft irgendeinen Raum für Abgrenzung gelassen hat oder gelassen hätte. Genau, noch andere Rapper fielen mit Verbindung zur NOI oder der 5% Nation oder dem Black Nationalism auf. Zum Beispiel, um jetzt nur ein paar Namen zu nennen, Eric B. und Rakim, beziehungsweise Rakim Allah, der X-Clan, Public Enemy, Big Daddy Kane, NWA, beziehungsweise hier vor allem Ice Cube und MC Ren, Brand Nubian oder auch Boogie Down Productions, beziehungsweise Chaos One. Und auch einige Ausdrücke und Teile des Habitus, die für den Hip-Hop prägend sind, reklamieren 5% als ursprünglich ihre. Zum Beispiel das Wort Peace als Gruß oder der Ausruf Word, wenn ein Rapper die Wahrheit sagt, beziehungsweise die Zustände, wie sie denn seien, benennt. Aber auch das populäre Kürzel G, was dann heutzutage für Gangster steht, soll angeblich von ihnen stammen, die sich als Gods, beziehungsweise dann kurz Gs bezeichneten. Und prägend für den Hip-Hop der 80er Jahre war dann vor allem die Gruppe NWA, in deren Nachwirken sich jedoch der islamistische Einfluss zeigte. Und NWA wurde bereits 1986 von Dr. Dre, Eazy-E, Arabian Prince und Ice Cube gegründet und mit dem Album Straight Outta Compton erlangten sie einen Kultstatus, der eigentlich ungebrochen bis heute anhält. Und gemeinsam mit anderen Rappern der Westküste haben sie dann erheblich zu dem beigetragen, was heute unter Gangster-Rap verstanden wird, also die Selbstinszenierung als harter, durchsetzungsfähiger, gewalttätiger Mann in einer eher feindlich gesinnten Umwelt. Aber im Gegensatz zu späteren Gangster-Rappern gestaltete sich diese feindliche Umwelt dann nicht lediglich irgendwie aus konkurrierenden Gangs, wo dann um die Vorherrschaft im Drogenverkauf gekämpft wird, sondern nahm Bezug auf das reale Leid der schwarzen Jugend in den Ghettos und rassistische Polizeigewalt. Und sie selbst sahen sich auch eher als eine Art Reporter aus einem Kriegsgebiet, dessen Fronten anhand von Rassengrenzen durch die amerikanischen Städte verlaufen würde. gegen den Song Fuck the Police, der diese Konflikte besonders deutlich auch zum Ausdruck gebracht hat, wollte dann auch das FBI vorgehen. Und nach der Auflösung der Gruppe NWA wegen vor allem finanziellen Streitigkeiten kam Ice Cube dann beim New Yorker Label Bomb Squad von der Gruppe Public Enemy unter, wo er auch sein erstes Soloalbum America's Most Wanted, America mit 3K geschrieben, produziert hat. Und durch die Nähe zu Public Enemy und deren islamistisch geprägtes Umfeld kam dann auch Ice Cube in Verbindung mit der NOI und deren Ideenwelt. Und auf dem Album beschuldigt er dann auch den ehemaligen NWA-Manager Jerry Heller, der selber Jude ist, für den Bruch verantwortlich zu sein und diskreditiert die Treue der anderen Bandmitglieder zum Manager. Und im Sinne der NOI wird Heller dann auch als Teufel bezeichnet, der die Band gelenkt hätte und dessen man sich durch eine Kugel in seinen Tempel entledigen müsse. Und Ice Cube kam der NOI dann auch zunehmend näher, begann ab 1991 öffentlich über deren Lehren zu sprechen, bekam von ihnen Personen- und Saalschutz gestellt. Und auch auf seinem zweiten Soloalbum Death Certificate rezipiert er positiv die Rassenideologie der NOI und droht zum Beispiel auch Koreanern damit, deren Häuser anzuzünden, wenn sie sich in schwarzen Vierteln niederlassen sollten. Das Simon Wiesenthal Center forderte dann auch einen Verkaufsstopp wegen Antisemitismus und Rassismus. Und auch auf den folgenden Alben behielt Ice Cube dann diesen Kurs bei. Heute verhält er sich etwas distanzierter zur NOI, fällt aber auch nach wie vor durch Antisemitismus auf. 2015 zum Beispiel griff er einen Rabbi in Las Vegas an, wobei hier inzwischen auch eine interessante Form des Umdenkens stattfand oder findet, die ich auch noch nicht abschließend bewerten kann, weil Ice Cube durch neuerlich antisemitische Aussagen aufgefallen ist, er von konservativen jüdischen Organisationen Gegenwind erhalten hat, deren Kritik angenommen hat, mit denen eine persönliche Auseinandersetzung gegangen ist und sogar auf einem zionistischen Kongress gesprochen hat. Also offensichtlich ist da etwas Bewegung drin. Aber weil im Zusammenhang mit Antisemitismus und NWA eigentlich immer nur über Ice Cube gesprochen wird, sei auch nochmal angemerkt, dass der 1987 zur Gruppe gestoßene MC Ren Ice Cube eigentlich in nichts nachsteht dabei. Der ist ebenfalls der NOI beigetreten, was sich dann auch zunehmend in den Texten wiedergespiegelt hat. Und auch er arbeitet dann später mit Public Enemy zusammen, zu denen wir dann jetzt kommen. Public Enemy, deren Inszenierung mit Uniformen und der Tanzgruppe Security of the First World, die optisch an den Sicherheitsdienst der NOI angelehnt ist, fielen immer wieder mit Antisemitismus auf. Auf ihren Platten und auch in Interviews nahmen sie eindeutig positiv Bezug auf die NOI und deren Führer Louis Farrakhan, und der Rapper Chuck D verteidigte Farrakhan auch gegen den Vorwurf des Antisemitismus mit dem Verweis darauf, dass die Öffentlichkeit ihn nur zum Schweigen bringen wolle, weil er schwarz sei und die Wahrheit sage. Und das, nachdem sich Farrakhan wirklich sehr deutlich offen antisemitisch geäußert hatte. Der Public Enemy Rapper Professor Griff erklärte dann auch 1990 in einem Interview, die Mehrheit der Juden sei verantwortlich für die Mehrzahl der Schweinereien auf dieser Welt. Und bereits 1989 hat Griff bereits gesagt, wenn die Palästinenser nach den Waffen greifen und in Israel einmarschieren würden und alle Juden umbrächten, wäre das perfekt, was allerdings öffentlich kaum beachtet wurde. Ganz anders als das Interview 90, was ich zuerst angeführt habe, das löste Proteste von jüdischen Organisationen und der Presse aus, und Public Enemy zogen dann schließlich auch die Reißleine und Chuck D gab das Ausscheiden von Professor Griff aus der Band bekannt. Zur Begründung sagt er dann, es wäre alles ein Missverständnis gewesen, man hätte sich nicht an Absprachen gehalten und Public Enemy als solche wären keineswegs antisemitisch. Auf dem darauffolgenden Album jedoch inszenierten sich Public Enemy dann als die Opfer einer Hetzkampagne und spielten auch mit christlich-antijudaistischen Bildern in den Texten. Und inzwischen ist Griff auch wieder Mitglied der Band geworden. Naja, und dass es bei dessen Ansichten keinerlei Änderung gab, lässt sich auch aus dem diesjährigen Skandal um Nick Cannon ablesen. Der Rapper und Moderator Cannon tauschte sich bei seinem Podcast am 30. Juni 2020 mit Griff über den vermeintlich ungerechtfertigten Rauswurf bei Public Enemy aus. Und dieser wäre dann einer jüdischen Lobby anzulasten. Und ja, haben noch etwas über die vermeintliche Macht der Rothschilds geredet. Daraufhin hat dann Cannon nach der Ausstrahlung des Podcasts seine Show bei Viacom CBS verloren, worauf er sich dann per Twitter für seine diversen antisemitischen Äußerungen auch entschuldigt hat. Ganz anders als Professor Griff, der keine ökonomischen Folgen zu spüren bekam, der hat sich von nichts distanziert. Und nach seiner Entschuldigung beklagte dann Cannon auch, dass er für diese von der eigenen Community angefeindet wurde. Ihm wurde Verrat vorgeworfen und dass er eingeknickt sei, nachdem er ja eigentlich nur die Wahrheit gesagt hätte. Aber auch er hat quasi Unterstützung bekommen, nämlich von der Kampagne Hip Hop for Justice, die diverse Online-Veranstaltungen ausgerichtet hat, die dann unter dem Motto Justice for Nick Cannon und Professor Griff standen. Und Redner dabei waren neben Public Enemy-Rapper Chuck D vor allem Vertreter von der Nation of Islam. Und bis heute steht die Mehrheit der Rapper einer der erwähnten islamistischen Sekten mehr oder weniger nahe. Und auch ein gutes Beispiel hierfür ist der in den 90er Jahren sehr erfolgreiche Rapper Paris, der kürzlich auch nochmal durch Eminem ein kleines Comeback erlangt hat, weil er mit einem Paris-T-Shirt rumlief. Paris hat sich während seines Studiums der NOI angenähert und immer wieder auch mit Elementen des Black Nationalism in seinen Liedern dann gespielt. Und einerseits hat er immer die unerträglichen Lebensbedingungen der afroamerikanischen Community aufgezeigt in Liedtexten. Andererseits vermengt er aber auch die Kritik dann mit abstrusen Verschwörungstheorien. Zum Beispiel, dass Drogen, der Kampf gegen die Drogen, der Kapitalismus überhaupt, das Christentum, Homosexualität, westliche Dekadenz und alles mögliche andere, alles Mittel der US-Regierung wären, um einen Genozid an der schwarzen Bevölkerung durchzuführen. Und dabei ergeht er sich dann auch in Mord- und Vergewaltigungsfantasien gegen weiße Frauen. Oder auch noch anführen kann man den Rapper Lord Jamar, der auch Mitglied der 5% Nation ist und ein bisschen ein Gegengewicht zum liberalen Pol um den Wu-Tang Clan bildet, weil Lord Jamar eher versucht, das 5% Nation Programm wieder etwas zu radikalisieren und wieder zu rassifizieren. Und damit schließen wir jetzt auch quasi diesen zweiten Block ab und kommen zum dritten, dem schwarzen, in Anführungszeichen, Antisemitismus. Weil der Antisemitismus und der Hang zu Verschwörungstheorien lassen sich nicht alleine durch den Einfluss von diesen Sekten erklären, weil auch deren Antisemitismus so spezifisch ist, dass er eigentlich einer eigenen Begründung bedarf und sich nicht wie gewöhnlicher islamischer Antisemitismus erklären lässt. Und die Ursachen dafür finden sich in der Geschichte. Genauer gesagt in der Geschichte der Sklaverei und des Rassismus in den USA und deren Nachwirkungen auf die schwarze Bevölkerung. Und aus diesen Nachwirkungen ist in den USA ein spezifisch schwarzer Antisemitismus entstanden. Und dass es sich bei dem, worüber ich bis jetzt gesprochen habe, um einen spezifisch schwarzen Antisemitismus und nicht um einen dem Hip-Hop an und für sich eigenen handelt, wird deutlich, betrachtet man nicht schwarze Rapper, zum Beispiel den Latino-Rapper Immortal Technique, der ebenfalls antisemitische Verschwörungstheorien in seinen Liedern verbreitet, aber diese lassen sich ganz klar als linken Antisemitismus verordnen. Also was ich damit sagen will, ist, dass durch die Form keine notwendigen Schlüsse auf den Inhalt gezogen werden können. Also Sprechgesang ist nicht per se antisemitisch, er ist es halt dann, wenn er von Antisemiten gemacht wird. Auffällig am Hip-Hop ist aber, dass darum eine Art Kultur geschaffen wurde, in der Antisemitismus ein integraler Bestandteil ist. Und da halt in den USA die Mehrheit der Akteure, also sprich Rapper, Produzenten etc. schwarz ist und diese eben eine andere Form des Antisemitismus transportieren als nicht schwarze Rapper, schauen wir uns jetzt den schwarzen Antisemitismus etwas genauer an. Und die Gründe für diesen liegen, wie gesagt, im Nachwirken der Geschichte von Rassismus, Kolonialismus und Sklaverei auf die Individuen. Und etwas genauer gesagt geht es dabei um die Subjektkonstitution von diesen. Also, welchen Prozessen sind sie ausgeliefert, die eine Akzeptanz von Verschwörungstheorien und Antisemitismus als Erklärung für die Komplexität der Welt begünstigen? Achille Mbembe spricht im Anschluss an Du Bois von einem doppelten Bewusstsein des Schwarzen in den USA, welches daher rühren würde, dass er einer ausgegrenzten Minderheit angehört, der abgesprochen wird, im eigenen Land heimisch zu sein. Der afrikanische Kontinent wird dadurch dann mythisch aufgeladen und zum Objekt der Sehnsucht, also auch zum Symbol einer Zeit vor Versklavung und Kolonisation. Und für die Entstehung des doppelten Bewusstseins, welches dann letztlich eine Entfremdung von der Mehrheitsgesellschaft darstellt, ist die Geschichte ganz elementar. Die Sklaverei im entstehenden Kapitalismus brachte dann diesen Typus Mensch hervor, in dem dieser darauf reduziert wurde, dass ihm ein ökonomischer Mehrwert abgepresst werden sollte. Also den Typus Mensch mit dem doppelten Bewusstsein. Und hier spielt der Rassismus eine ganz entscheidende Rolle, weil er es erlaubt, so Mbembe, Menschen in verschiedene Kategorien mit angeblich unterschiedlichen physischen und geistigen Eigenschaften einzuordnen. Und dabei wird dann auch der Nationalismus mobilisiert, in dem, Zitat Mbembe, jede Rasse eine eigene und in sich abgeschlossene Totalität darstellt. Zitat Ende. Für schwarze Menschen ergibt sich dann daraus, dass ihre Subjektivierung ausschließlich im Diskurs von Sklaverei, Kolonialismus und Apartheid stattfindet. Also sie sich vornehmlich als von äußeren Umständen, also als unter äußeren Umständen leidende Subjekte konstituieren können. Und in den Versuchen, nicht mehr wie durch sklavische Ausbeutung bedingt das eigene Leben notgedrungen nur im Modus der Wiederholung zu führen, sondern sich in ein Subjekt zu verwandeln, das fähig ist, sich in die Zukunft zu projizieren und sich in ein Begehren einzubringen, wurden zwei Faktoren bedeutend gemacht. Zum einen der bisherige Status des leidenden Subjekts, zum anderen die von Weißen errichtete Differenz der Rasse und Kultur, die den Kern der kolonialen Theorie der Minderwertigkeit und Ungleichheit bildet. Und damit definieren sich Schwarze auf der Grundlage von Nationalismus und Rassismus neu, erlangen aber noch keine Handlungsfähigkeit oder Autonomie durch diese Konstitution, welche dann auch schwerlich erreicht werden kann aus der Übernahme der zugeschriebenen Opferrolle. Aus dieser leiten sich dann auch weitere Problemlagen ab. Ich zitiere hier nochmal ein bisschen länger Mbembe, Zitat Anfang. Im Kern des Paradigmas der Viktimisierung findet sich ein Geschichtsbild, das die Geschichte als Abfolge von Schicksalsschlägen begreift. Sie wird danach im Wesentlichen von Kräften gelenkt, die sich unserem Einfluss entziehen und sich in einem krampfartigen, immer gleichen, linearen Zyklus nach dem Muster einer Verschwörung endlos wiederholen. Die Verschwörung ist das Werk eines mehr oder weniger verborgenen äußeren Feindes, der sich stets auch auf Komplizen im Inneren stützt. Das konspirative Geschichtsverständnis wird als radikaler Diskurs der Emanzipation und Autonomie präsentiert, als Grundlage einer angeblich afrikanischen Politik. Zitat Ende. Und dieses Verständnis bildet die ideologische Grundlage des schwarzen Nationalismus wie auch des Panafrikanismus. Und die Verschwörung, die hinter der realen und gefühlten Ohnmacht vermutet wird, bereitet dann den Boden, um jene als handelnde Akteure zu vermuten, die schon immer als Internationalisten, Wucherer, Weltenlenker, als wurzelloses Volk etc. verdächtigt wurden. Wenig überraschend, die Juden. Und die Solidarität, die zwischen Schwarzen und Juden eigentlich möglich wäre, weil sie beide in weiten Teilen der Geschichte Ausgrenzung, Abwertung, physische und psychische Vernichtung erlebt haben, wird dadurch dann unterbunden, dass die rassistischen Annahmen gegen Schwarze durch diese selbst positiv gewendet werden. Und noch einmal Mbembe, Zitat, als Diskurs der Umkehrung entnimmt er seine Grundkategorien den Mythen, die er abzulehnen vorgibt und reproduziert deren Dichotomie, Zitat Ende. Woraus dann folgt, dass es nicht zum Problem wird, dass Menschen rassifiziert werden, ihnen also aufgrund ihrer äußeren Erscheinungen physische und psychische Eigenschaften und Wesensmerkmale zugeschrieben werden, sondern das Problem liegt einzig in der Herabwürdung der eigenen Rasse. Es wird dann im Sinne einer Blut- und Bodenideologie eine Äquivalenz zwischen Rassen und Geografie hergestellt. Also Afrikaner ist, wer schwarz ist. Und Afrika wird das angestammte Land der Schwarzen. Und Staatsbürger und Volksgenosse werden an dieser Stelle eins. Und so auch wieder Mbembe, die Rasse dient als Beweis oder zuweilen als Rechtfertigung für die Existenz der Nation. Also, und die Lösung, die der Panafrikanismus dann hieraus ableitet, ist auch ganz konsequent Back to Africa. Und jedes Volk hätte seinen angestammten Lebensraum, in den es ohne Einmischung leben soll. Und der Schwarzen wäre dann eben Afrika. Dieses Muster zieht sich dann auch als Grundstruktur durch die weiteren ideologischen Gruppierungen schwarzer Menschen, vor allem die Black Muslim-Bewegung. Im Kern wird die Rassifizierung, die durch den europäischen Rassismus, den Kolonialismus und die Sklaverei vorgenommen wurde, halt, wie gesagt, einer positiven Wendung unterzogen und jegliches soziale Verhältnis ordnet sich dann dieser Diskurslinie unter. Hierdurch erklärt sich dann auch, warum sich der Islam, der NUI oder der 5%er so klar als soziales Produkt der USA beschreiben lässt. Okay, kommen wir aber dann nochmal zurück zum Antisemitismus. Olaf Kistenmacher hat aufgezeigt, dass Verschwörungstheorien immer zumindest einen Hang zum Antisemitismus aufweisen, auch wenn dieser sich nicht notwendigerweise bahnbrechen muss. Und betrachten wir die von Mbembe beschriebene Subjektkonstitution, wird eigentlich ziemlich klar, dass der Antisemitismus hierin angelegt ist und nur der Schritt unternommen werden muss, die Schuldigen zu benennen, um dann in offenen Antisemitismus überzugehen. Es ist also auch in keinster Weise irgendwie verwunderlich, dass dieser Schritt massenhaft offen vollzogen wird, wo sich mit sozialen Problemen auseinandergesetzt wird. Also sowohl bei den Black Muslim Gruppen als auch im Hip-Hop. Aber um das abschließend auch noch einmal anzumerken, selbstverständlich läuft nicht jede Bestrebung schwarzer Menschen auf Unabhängigkeit oder Gleichberechtigung in diesem Muster ab. Entscheidend sind die weiteren gesellschaftlichen Zusammenhänge, wie auch die individuelle Verinnerlichung der ideologischen Fragmente, die ich eben beschrieben habe. Also was ich versucht habe aufzuzeigen, ist nur ein Muster, nach dem sich die Subjektivierung vollziehen kann, nicht notwendigerweise muss. Dass die Black Power Bewegung in den USA, die nicht zuletzt auch von Black Muslim Gruppen und schwarzen Nationalisten getragen worden sind, aber in weiten Teilen genauso eine Entwicklung durchlaufen hat, also die Verschwörungstheorie zu einem entscheidenden Faktor der eigenen Politik erklärt hat, woraus sich dann ein virulenter Antisemitismus entwickeln konnte, hat bereits Earl Rape 1970 aufgezeigt. Und daran anschließend ließe sich dann auch darüber diskutieren, ob Achille Mbembe nicht auch sehr viel über seine eigene Subjektivierung verraten hat, wenn er das so beschreibt. Jedenfalls würde ich behaupten, dass seine Äußerungen zu Israel letztes Jahr darauf hindeuten. Und noch ein paar letzte Worte zu Hip-Hop. Da lässt sich noch sagen, dass es natürlich auch nicht antisemitischen Rap gibt, dass nicht alle Rapper Antisemiten sind und so weiter. Relevant dabei scheint mir aber vor allem, und ich hoffe, dass das deutlich geworden ist, dass es in der Entstehung des Hip-Hops eine enge Verbindung zu antisemitischer Ideologie gab, diese sich in weiten Teilen der Szene auch heute noch hält und dass dadurch vor allem eine Atmosphäre geschaffen wird, in der Antisemitismus als völlig normal und alltäglich wahrgenommen wird. Und bei dem Erfolg, den viele Rapper haben, kommt dann auch noch dazu, dass immer noch relativ unklar ist, wie sich antisemitische Texte eigentlich auf jugendliche Hörer auswirken, beziehungsweise wie sehr Verschwörungstheorien geglaubt werden, wenn sie von den Rap-Idolen propagiert werden. Wobei es dazu eine, ich glaube, noch nicht abgeschlossene Studie an der Universität Bielefeld gibt, die bisher darauf hindeutet, dass es durchaus einen Einfluss auf die Hörer hat und mehr hängen bleibt an Ideologie, als man sich das wünschen würde. Soweit dazu. Vielen Dank.